Wir haben 22.09 Uhr, hallo Nachtschwimmer. Hier geht's wieder ins Wochenende. Und der Song, der gerade läuft, ist ziemlich neu, Monoculture Free. Oh, wir haben heute jede Menge Gewinnspiele. Und vor allem, Nachtschwimmer, heute haben wir das ganz neue Internet-Segment. Alles neu. Habt ihr schon reingeschaut? Oh, einige Neuerungen. Und das kann auch einiges zu gewinnen bedeuten. Aber irgendwas habe ich noch vergessen, ha? Aus der windigen Stadt Chicago, USA, Stinkfuß, Bandy. Oh, muss das wieder sein? Hier, komm, schick ihn raus hier, den Kerl. Schuhverkäufer, raus hier. Al, die lieben dich, ha? Servus Al, grüß dich. Wo ist die Vergnügungsabteilung? Oh nein. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Das ist also Schiller, das Glockenspiel. So, dann schon mal. Also, auf der Homepage gibt es einiges Neues. Erstens mal geht alles viel schneller. Schnellere Chat, neues Design. Dann hier Newsletter zum Abonnieren. Radiogrüße direkt draufzugeben. Linkpage. Man kann jetzt seine eigene Homepage mit einem Link auf meiner hier eintragen. Musikwünsche. Und die Gewinner des Internet-Gewinnspiels stehen ab jetzt jede Woche direkt im Internet-Design. Und noch mehr. Und in der ersten halben Stunde immer das erste Internet-Gewinnspiel. Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music coming up. Welcome to the dance machine. Check successfully completed. Check successfully completed. Your system is 100% dance compatible. Start your dance. Out. 22.23 Uhr. Anastasia, ganz neu. Und langsam werden wir komplett. Hallo, Bandis. Hallo, Anhang. Habt ihr eure Raumsprays dabei? Ja. Euren eigenen Toilettensitz? Oh, das brauchen wir hier nie. Ja, Mom. Flo- und Wanzenspray? Ja, jetzt auch. Ja, Mom. Naja, dann seid ihr bereit. Das braucht man hier alles nicht, Biggie. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow. Nachtschwärmer, am kommenden Donnerstag, den 21. ist der liebe Charlie unterwegs. Und zwar in Schwetzingen. Im Schwetzinger Brauhaus zum Ritter. Genau am Schlossplatz, genau. Und da fliegt mal die Kuh, da geht die Post ab. Kommenden Donnerstag, da habe ich noch einige Sachen zu verlosen, und zwar 7x30 Mark Getränkegutschein und einmal 100. Super! This is the Mobile Roadshow. Radio Regenbogen ist jetzt über Satellit europaweit zu empfangen. Ihr Radio von hier mit der besten Musik in digitaler Qualität. Alles, was Sie dazu brauchen, ist eine Satellitenschüssel und einen ADR-Empfänger. Weitere Infos bei Radio Regenbogen. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Attention! The bounce is back. Back. The bounce is back. Lass krachen. Ist es schon soweit? Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Wir suchen wieder 5 Interpreten. 1, 3, 8000. Und es geht um eine Maxi-CD. Und zwar eine super starke. Komm mit ins Abenteuer. Trau dich und spiel mit. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren. Und nebenbei nicht vergessen, das Internet ganz neu. Schaut's euch an. Braucht ihr nur noch. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und der Michael von der ja das Ganze gemacht hat. Vom Webdesign nett. Hosenlos. Hat sich ganz, ganz arg angestrengt. Sie einmal, aber richtig. Super! Toll! Famos! and down. Apau! Mama mia, hier geht's rund, hier geht's runter und die Band ist planlich ohne Ende. Aber das machen wir nachher. Jetzt habe ich erstmal den Markus dran aus Möblingen, ja? Ja, genau. Bei Ludwigsburg. Stimmt das? Genau. Wunderbar. Markus, 5 an Interpreten. 5 Interpreten? Ja. So, das wäre Sascha. DJ Bobo. DJ Bobo, ja. Papa Bär. Papa Bär. Father Cross. Father Cross war auch dabei, ja. Genau, und die Vengaboys. Vengaboys gilt nicht. Das ist jetzt die Pause. Okay, dann war das andere. Sascha war eigentlich auch. Bitte? Angie, genau. Okay, lass ich gelten. Sascha war eigentlich auch nicht dabei, aber Jan Dine. Okay. War zu der Zeit noch ein Team. Alles klar, alle anderen legen bitte auf. Ihr habt es geschafft. Wir haben einen Gewinner. Du hast es geschafft. Er hat es geschafft. Der Markus. Super. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Besser. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. iRed Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. So, für alle, die sich noch zugeschaltet haben, Al, komm, stellt euch mal vor. Bundy! B-U-N-D-Y, Al Bundy. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. Oh, und ich spreche nicht von einem Jahr. Al. In einem Spiel. Vergesst es, Al, das war vor 100 Jahren, das ist hier für junge Leute. Ich war auch mal ein junger Mann. Oh nein. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Vergesst es. Die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Radio Regenbogen. Alles anschnallen. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Und seid ihr dabei, Nachtschwärmer? Action! Der Horror beginnt. Hier

23 Uhr und 12. Hallo Blondies, hallo Nachtschwärmer. Hallo Kelly, hallo Al. Freedom for Expression. Eine Woche alt. Wir haben heute noch jede Menge Gewinnspiele, Schlager, Spezial und so weiter. Aber erst wollen wir uns nochmal der neuen Homepage widmen, Charlie 2000, also das heißt charlie2000.de, genau. Und zwar Charlie mit Y, ja? Da gibt es die manche, die schreiben das noch mit I. Erstmal ist alles viel, viel schneller. Das Bild baut sich viel schneller auf. Der Chat ist viel schneller. Dann ist jetzt drin der Linkpage. Man kann jetzt seine eigene Homepage mit einem Link auf bei mir eintragen. Wenn dann einer euch ein E-Mail schreiben will, braucht nicht lange Ad und Dingsbums schreiben, sondern klickt einfach da drauf. Ja? Dann kann man auch Musikwünsche eintragen. Und die Gewinner des Internet-Gewinnspiels stehen jede Woche direkt im Internet-Design. Midis zum Anhören gibt's, Newsletter zum Abonnieren, wenn es was Neues gibt. Und Radiogrüße gehen jetzt auch. Schaut mal rein, Nachtschwärmer. Und vorher beim Internetgewinnspiel, weiß noch nicht, wer der Gewinner ist, geht es um die Logic Trends 4. Das sind Doppel-CD. Jemand Lust auf eine Party? Dann geht's ab, Mann. Radio, Regenbogen. We'll be right back. Achtung mal, wir stehen kurz vor dem nächsten Gewinnspiel. Die doofe Witze-Ecke. Ja, das müssen wir noch kurz bringen. Warum haben Blondinen ZZH auf den Schuhen stehen? Das heißt ganz einfach, Zehen zuerst hinein. Die Radio von hier mit der besten Musik. Zehen zuerst hinein. Das wird zu hart. So, Achtung, Nachtschwärmer. Jetzt möchte ich es wissen, Nachtschwärmer. 0138 8000. Da waren jetzt mal richtig die Oldtimer drin. Und jetzt habe ich die Petra aus Karlsruhe. Hallo Petra. Ja, hallo. So, jetzt wollen wir mal gespannt sein, was du mir bringst. Ja, also Ottawa war dabei. Ottawa, genau, Hands Up. Bonnie M. Ja. Benny King. Ja. Cyndi Lauper. Oh. Und Michael Jackson. Ah, oh, das gilt nicht, ich weiß alles. Hey! Super, Petra. Hey. Jetzt dachte ich, ich mach's schwierig. Geschafft! Ja, du hast es geschafft! Touchdown! Ja. Super! Danke fürs Mitmachen, alle! Der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. 22 Uhr pausenlos. Adrenalin pur. Steady, steady, ready, go! You're still Power listening radio. To NBDX Radio. It's 5 minutes past the hour, and here are the natural born DJs. Let's give the guys some airplay. Ecke. Ich hoffe, Casey, der gerade läuft, ist mir nicht böse. Aha. Sind alle Blondes überhaupt gut ins neue Jahr gekommen? Davon gehe ich mal auf jeden Fall aus. Zum Beispiel Kelly, auf jeden Fall. Da haben wir schon die erste Frage. Was sucht eine Blondine im Ketchup? Na klar, den Heinz. Oder ähnlich, was sucht denn den Blondinen im Reis? Onkel Benz. Naja, gut. Okay. Hier, was macht eine Blondine nach dem Aufwachen? Ganz einfach. Sie zieht sich an und geht nach Hause. Übel, ja? Bei mir ist keine Besserung in Sicht. Das ist ja ein richtiger Strahlemann, der kennt ihn ja, mein Freund. Hä? Ja, du bist doch der Strahlemann überhaupt. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Genau. Aber ich habe jetzt ein Attentat auf dich vor. Bleib so stehen und werd langsam älter. Ruhig bloß, Er. Guck mal, ich habe ein Geschenk hier. Was ist denn drin? Ja, da ist was ganz Besonderes für dich drin. Aber das müssen wir jetzt erstmal auspacken, Er. Pack's aus, komm, hier ist es. Extra für dich, Erl. Komm. Was ist denn drin? Ja, pack's aus, hier. Jodel-Andys Zugsong. Ja. Jodel-Andys Jodelsongs. Jodel-Andy jodelt den Blues. Ja, das willst du doch. Das ist doch deine Musik, oder? Das Beste von Jodel-Andy und... Oh, Jodel-Andys Rechnung über 111 Dollar. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Hier Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitkraft von Charlie. 2000. Maxi Dance Sensation. Alles Trends in Town. This is fuck! Bist du fertig? Hast du die Griffe bereit? 1, 2, 3! Und dann der Overkill. Das hier zum Beispiel. Daniel und Klaus aus Karlsruhe, aus Riedheim, grüßen das gesamte Regenbogen-Team. Sven und Stefan ganz besonders grüßen wir Ute aus Sulz am Neckar. Wünscht sich die My Lover. Hier ist ein Fax von DJ Pitt aus Weil am Rhein. Er wünscht sich Scooter. Oh, da haben wir einen Geburtstag. Sandra, Kimberly und Markus aus Mörsch wünschen der Petra aus der Heidenstücker-Siedlung alles Gute zum 31. Da müssen wir, wenn jetzt die Jingle-Maschine, die digitale, nicht kaputt wäre, einen Geburtstag-Jingle laufen lassen. Also Band 4. Ich schaff's noch. Alle, die heute auch sonst Geburtstag haben. Please be silent and show some respect to a member of the family who wishes to speak. I believe in talking straight. Fuck a few Russian wankers. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Now, I know it's buffet time, but what my colleagues seem to forget... Derzeitige Nummer 1 nach No Man's Land, Sucking on Friends. Sucking on Friends. Platz da, da kommt eine Blondine. Hier spricht eure Dolly Buster. Welche Frau ist gerade am Mikrofon? Ist es A. Hans Meiser oder C. Dagmar Berghoff? Oh, ich liebe dich. Ich liebe mich auch. Das war Dolly Buster. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Las Rocas, donde siempre ibamas. Mañana. Mañana. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Das funktioniert. Voller Spieltrieb, voraus! Ihr Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. All systems stand by to transmit the Oliver Mom. Now, open your ears and get ready for takeoff. 0138 8000. We are back on the attack to bring you sounds, the bounds of your radios. attention. We'll take you right to another dimension. Now, that means music. Please play more UB40. Ruf mich an, Nachtschwärmer, mach bitte mit. Retail value. A lot of money, please. He's coming. He's coming. And you can count down the days. The big payoff. From the station that rocks the docks and shakes the lakes. Gleich 0 Uhr und 50, richtige Nachtschwärmerzeit. Für dich auch, Katharina aus Mannheim? Ja. Wunderbar. So, hast du fünf Interpreten hier erkannt? Ja, ich glaube. Lass mal hören. Hanson, Backstreet Boys, NSYNC, Coolio, Robbie Williams? Ja. Haben wir schon fünf. Ja. Der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Lieber Gott. Wenn ich dir je etwas bedeutet habe, dann lass mich bitte einschlafen, bevor sie wieder an Sex denkt. Ja. Ach, Peg, wir haben es doch erst im letzten Monat getan. Ein Mann kann nicht so schnell darüber rollen und es wieder tun. Wir müssen uns dazwischen ausruhen. Du kannst nicht dieses coole V-Ausschnitt-T-Shirt tragen und diese Flecken auf den Pyjama-Hosen haben und von mir verlangen, dass ich dich nicht will. Ja, die zeigen, was sie verbergen. Also bereiten wir uns vor. Hey, hey. Oh, Al, du bist fertig. Nochmals danke, Schatz. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Albert. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Thank you. Energy 52, Café Del Mar, immer noch göttlich wie im ersten Tag. Aber wie kann eine CD nur so gut sein? Das bringe ich musikalisch alles mit, ihr müsst auf alles gefasst sein. Woke up this morning. Bin gespannt, was ich alles mitbringe, ja? Wie wär's mit mir? Ach, die lasse ich schön zu Hause. Pissnelke. Meine Platz mit Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Wenn ihr es seht. Lohnt es nämlich alles. Ey, voll pervers, ey, normal. Oh Mann. Ihr Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Achtung. Eins. Zündung. Gewinnspiel. Na dann, volle Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Attacke! Was hat er gesagt? Alles Kacke oder sowas? Nein, ich hab... Uhr 56, na schau mal, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ich kann mal kurz rüberschalten zu meinem Freund Al. Wo waren wir zuletzt? Ah, im Schlafzimmer, genau. Schatz, würdest du bitte ruhig liegen? Ich versuche mir verzweifelt vorzustellen, du wärst ein anderer. Ach, HR, komm, kümmere dich um deine Frau. Weißt du, ich bin mit Peck seit 20 Jahren verheiratet. Wissen wir. Ich sah sie von Frauen, ich sah sie von hinten. Ich sah sie voll Zorn, ich sah sie sich winden. Ich sah sie im Stehen, ich sah sie im Hocken. Ich sah sie davor und danach frohlocken. Ich will sie nicht im Laden, ich will sie nicht beim Baden. Ich will sie nicht in meinem Leben, die große Rote soll sich zum Teufel begeben. Das ist wahre Liebe. Kommt stets die drei. Nach dem Feuer kommt die Asche. Nach dem Berg, da kommt das Tal. Nach dem Baby folgt die Flasche. Und ich folge jetzt der Mutter mal. Au revoir, Nachtschwärmer. Allen schönes Wochenende. Ich und der, wie heißt er denn wieder? Sagt dir der Name Al Bundy was? Ja. Pokal, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja. Wir zwei sagen Tschüss. Der Pleite kommt der Geier, nach dem Film folgt oft der Riss. In die Pfanne kommen die Eier, was dann kommt, ist nicht gewiss. Nach dem Knie, da kommt die Scheibe, nach dem Alter kommt der Kauz. Tschüss, Nachtschwärmer! Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator, Max. Das ist der liebe, gute Max.